C3. Ich möchte heute Herrn Schneider vorstellen. Herr Schneider ist ein 61-jähriger Patient, der wegen zunehmender Schmerzen im mittleren Oberbauch, Inappetenz, Gewichtsabnahme und begleitender Übelkeit von den Kollegen der inneren Abteilung gastroskopiert wurde. Dabei zeigte sich im Bereich des Antrums ein polypös wachsender Tumor. Histologisch stellte sich nach Laurin ein Adenokarzinom vom intestinalen Typ heraus. Darf ich kurz fragen, nur zum weiteren Verständnis, wie groß ist denn der Tumor? Oh, Entschuldigung. Ich möchte um Ihre Nachsicht bitten, aber das ist meine erste Patientenvorstellung. Also, der Tumor hat endoskopisch einen Durchmesser von ungefähr 2,5 Zentimetern. Die Laborwerte boten keinen Hinweis auf eine Anämie. Die Leberwerte waren leicht erhöht. Die Gamma-GT lag bei 69 und die GOT bei 48 Unit pro Liter. Möglicherweise spielt hier aber der frühere Alkoholkonsum eine Rolle. Sie haben sich den Patienten ja angeschaut. Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich seiner Alkoholabhängigkeit? Er gibt an, seit einem Jahr fast nichts mehr zu trinken. Und er wirkt auf mich psychisch sehr geordnet und glaubwürdig. Darüber hinaus hat der Patient keine Vorerkrankungen. Vielleicht sei noch sein ausgeprägter Nikotinabusus erwähnt. Wissen Sie, ob der Patient in seiner Vorgeschichte eine Helicobacter pylori-Infektion hatte? Nein, darüber ist nichts bekannt. Gut, und wie gehen wir weiter vor? Um die Diagnostik zu komplettieren, sollte die Tumorausdehnung und mögliche Metastasierung genau eruiert werden. Ich würde daher die folgenden Untersuchungen vorschlagen. Zum einen die Endosonographie, um die lokale Tumorausbreitung zu präzisieren. Um mögliche Metastasierungen in Lunge, Leber und angrenzende Organe zu entdecken, würde ich eine Röntgenthoraxaufnahme anfordern und ein Abdomen-CT durchführen lassen.